Für die Spielzeit nehmen wir uns viel Zeit. Spielzeit, Spielzeit. Für die Spielzeit nehmen wir uns viel Zeit. Spielzeit, Spielzeit. Spielt und singt, tobt und springt. Spielzeit, Spielzeit. Wer nicht rennt, hat verpennt, dass es Freude bringt. Spielzeit, Spielzeit. Kling, klang, klong, zack und bumm. Spielzeit, Spielzeit. Kicken wir mit dem Ball herum. Spielzeit, Spielzeit. Guck doch nicht so traurig rein. Langeweile muss nicht sein. Tut euch etwas Gutes. Ihn ins Netz. Spielzeit, Spielzeit. Willst du ein Tor?